und er schaute bei den Vögeln nach. Da sagte er, »Wie kommt es, dass ich den Wiedehopf nicht sehe? Befindet er sich etwa unter den Abwesenden,